Verehrte Hörer, wir melden uns aus dem großen Festsaal im Haus der Ministerien von der internationalen Pressekonferenz, die der Vorsitzende des Staatsrats, Genosse Walter Ulbricht, in wenigen Minuten hier abhalten wird. Es sind über 300 Journalisten aus dem In- und Ausland hier anwesend. Jetzt betritt der Vorsitzende des Staatsrates, Genosse Walter Ulbricht, den Saal. Die Pressekonferenz beginnt. Ja, Redaktion der Spiegel in Berlin. Ist es mit dem streng neutralen Status der Freien Stadt West-Berlin, den das sowjetische Memorandum fordert, Ihrer Meinung nach vereinbar, dass weiterhin in West-Berlin Flüchtlinge aus der DDR aufgenommen werden? Schließt die angestrebte Kontrolle der DDR über die Verkehrswege einer freien Stadt West-Berlin nach Westdeutschland weiterhin die Möglichkeit ein, dass Ihrer Meinung nach Flüchtlinge aus West-Berlin in die Bundesrepublik abgeflogen werden können? Das sind sehr interessante Fragen. Wir halten es für selbstverständlich, dass die sogenannten Flüchtlingslager in West-Berlin geschlossen werden und die Personen, die sich mit Menschenhandel beschäftigen, West-Berlin verlassen. Ich möchte hinzufügen, dass es selbstverständlich Menschen gibt, die Absicht haben, ihren Wohnsitz zu ändern. Die einen wollen aus der Deutschen Demokratischen Republik nach der Westdeutschen Bundesrepublik umsiedeln, die anderen wollen aus der Bundesrepublik in die Deutsche Demokratische Republik umsiedeln. Das darf selbstverständlich alles nur auf gesetzlichem Wege geschehen. Also, wer von den Organen der Deutschen Demokratischen Republik vom Innenministerium die Erlaubnis erhält, der kann die DDR verlassen. Wer sie nicht erhält, der kann sie nicht verlassen. Wer von der Westdeutschen Bundesrepublik die Erlaubnis erhält, nach der DDR umzusiedeln, der wird umsiedeln. Wer das Recht nicht erhält, der kann nicht umsiedeln. Ich möchte eine Zusatzfrage stellen. Doher, Frankfurter Rundschau. Herr Vorsitzender, bedeutet die Bildung einer freien Stadt Ihrer Meinung nach, dass die Staatsgrenze am Brandenburger Tor errichtet wird? Und sind Sie entschlossen, dieser Tatsache mit allen Konsequenzen Rechnung zu tragen? Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten. Ja? Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Hier ist RIAS Berlin, eine freie Stimme der freien Welt. Hier ist das Zeitfunkprogramm vom 11. August. Heute in Ost-Berlin, 19. Sitzung der sogenannten Volkskammer. Es spricht das Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrats der Deutschen Demokratischen Republik, Willi Stoff. Wir wiederholen, dass jeder Bürger, der die Deutsche Demokratische Republik verlässt und sich zur Teilnahme am Menschenhandel missbrauchen lässt, Verrat an der Sache des Friedens übt und die aggressive Politik der westdeutschen Militaristen unterstützt, die einen atomaren Angriffskrieg vorbereiten. Es ist verständlich, wenn von den Werktätigen der Deutschen Demokratischen Republik immer stärker die Forderung erhoben wird, den Menschenhandel zu unterbinden. Heute Nachmittag in West-Berlin, Notaufnahmelager Marienfelde. Kommen Sie auch aus der Zone oder kommen Sie aus Ost-Berlin? Ja, ich bin aus der Zone. Und was hat Sie zu dem Entschluss gebracht, darüber zu kommen? Ja, was sie alle dazu zwingt. Ja. Die Lebenswahl drüben wird ja von Tag zu Tag schlechter. Ja. Die Schikanen ja auch nicht. Ob im Betrieb oder so, überall. Man muss man doch den Entschluss fassen. Ja, und jetzt ist noch Zeit, der ein ganzes Jahr abgeregelt wird. Heute, am 12. August, wird der 17.000. Flüchtling dieses Monats in Berlin ankommen. Warum kommen diese Menschen? Welche Angst hat diesen Strom ansteigen lassen? Die Antwort auf diese Fragen heißt, weil die Menschen in der Zone Angst haben, dass die Maschen des eisernen Vorhanges zu zementiert werden, weil sie fürchten, in einem gigantischen Gefängnis eingeschlossen zu werden. Die westdeutschen Militaristen wollen durch alle möglichen betrügerischen Manöver, wie zum Beispiel freie Wahlen, ihre Militärbasis zunächst bis zur Oder ausdehnen, um dann den großen Krieg zu beginnen. Die westdeutschen Revanchisten und Militaristen missbrauchen die Friedenspolitik der UdSSR und der Staaten des Warschauer Vertrages in der Deutschlandfrage, um durch feindliche Hetze, durch Abwerbung und Diversionstätigkeit nicht nur der Deutschen Demokratischen Republik, sondern auch anderen Staaten des sozialistischen Lagers Schaden zuzufügen. Aus all diesen Gründen beschließt der Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik in Übereinstimmung mit dem Beschluss des politischen beratenden Ausschusses der Staaten des Warschauer Vertrages zur Sicherung des europäischen Friedens, zum Schutze der Deutschen Demokratischen Republik und im Interesse der Sicherheit der Staaten des sozialistischen Lagers folgende Maßnahmen. Solange West-Berlin nicht in eine entmilitarisierte, neutrale, freie Stadt verwandelt ist, bedürfen Bürger der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik für das Überschreiten der Grenzen nach West-Berlin einer besonderen Bescheinigung. Ich stehe jetzt mit meinem Wagen Bernauer Straße, Ecke Gartenstraße, nachdem ich die Bernauer Straße entlang gefahren bin, entlang der Sektorengrenze und an allen Grenzübergangsstraßen dasselbe Bild. Verrosteter Stacheldraht, der sich quer über die Straße spannt und dahinter Posten von etwa 4, zum Teil auch 5 kriegsmäßig ausgerüsteten Volkspolizisten mit umgehängtem Stahlhelm, geschulterten Gewehren mit aufgepflanzten Bajonetten. Es spricht nun Karl Eduard von Schnitzler. Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen, meine Hörerinnen und Hörer. Unsensationell. Dieses Wort kennzeichnet wohl am besten die Maßnahmen, die wir in Übereinstimmung mit den anderen Staaten des Warschauer Pakts heute Nacht ergriffen haben. Grenzgänger, die auch heute in West-Berlin arbeiten wollten, nahmen davon Abstand und werden sich morgen eine anständige Arbeit suchen. Bei uns natürlich. Am Warner-Friedrich-Straße setzten sich ein paar Leute mit viel Gepäck und etwas bedepperten Mienen in den Zug, der sie wieder nach Hause brachte, in Wohnungen, die nun dummerweise allerdings leer sind, weil diese neunmal Klugen ihre Radios, Fernsehgeräte, Kühlschränke und Möbel verkauft hatten, bevor sie sich als arme, versklavte Flüchtlinge auf den Weg nach West-Berlin gemacht hatten. Pech sowas. Wie fühlt man sich nach einer durchwachten Nacht? Ach Gott, ich will mal sagen, es geht ganz gut, nicht? Wir wissen doch, wozu wir hier stehen. Und weshalb stehen Sie hier? Ja, wir stehen hier, um jetzt hier den Schutz erst einmal zu übernehmen, nicht? Und erst einmal dann hier diese ganze Geschichte und Schweinerei, die gewesen ist, zu unterbinden. Nicht? Also mit anderen Worten, Sie stehen hier, um Ruhe und Sicherheit für die Arbeit unserer Bevölkerung zu gewährleisten. Da werden wir auch immer stehen. Ja, und Sie haben Gewehre mit für den Fall, dass es ein paar Leute geben sollte, die gerne tanzen möchten, in Anführungsstrichen tanzen möchten, dann werden wir ihnen auch spielen dazu. Unser schönes Berlin wird sauber sein, denn wir haben den kalten Kriegern am Rhein ihre Menschenfalle verriegelt und mit rotem Wachs versiegelt. Ja, ja, der helle Berliner sagt prima, was reinigt, so duftet das Klima. Es ziehen jetzt Ruhe und Frieden ein und sauber, ja sauber wird unsere Hauptstadt sein. Auch an dem Kontrollpunkt Glienicker Brücke oder wie sie von drüben genannt wird, Brücke der Einheit, hat sich in den letzten Stunden einiges verändert. Abgesehen von den Schlagbäumen, die hier schon immer die Brücke für Fahrzeuge unpassierbar machte, das heißt, die Brücke durfte passiert werden von den Vertretern der alliierten Mächte, ist nun eine neue Fußgängerbarriere drüben auf der anderen Seite hinzugekommen. Sie ist auch recht rot gestrichen und etwas verwinkelt, sodass es keinem Passanten möglich ist, einfach rüber zu rennen. Die Posten drüben sind von 2 Mann verstärkt worden auf 9 Mann. Und da hier viele die Brücke nicht benutzten, sondern schwimmend das westliche Ufer erreichten, hat man jetzt von östlicher Seite 5 Patrouillenboote der ostzonalen Wasserschutzpolizei eingesetzt. Eins steht fest, dass seit heute Nacht kein Passant mehr diese Brücke vom Osten her nach dem Westen passiert hat. Die Machthaber der Sowjetzone haben in der vergangenen Nacht damit begonnen, unter offenem Bruch der 4 Mächtevereinbarungen West-Berlin von seiner Umgebung abzuriegeln. Diese Maßnahme ist getroffen worden, weil das der mitteldeutschen Bevölkerung von einer auswärtigen Macht aufgezwungene Regime der inneren Schwierigkeiten in seinem Machtbereich nicht mehr Herr wurde. Wir können nicht mehr zulassen, dass die Leute hier rauben und stehlen, ja, diese West-Berliner Schiebe und so weiter. Die Bevölkerung arbeitet und die anderen, ich glaube, beschäftigen sich mit Spekulationen von West-Berlin aus. Das muss ein Ende haben. Alle Befehle wurden pünktlich ausgeführt, ja? Alle waren zur Zeit dort, wo sie hingehörten, ja? Außerdem zur Unterstützung, nicht wahr? Stehen noch einige Panzer der Sowjetarmee in Reserve, ja? Damit es beim Gegner keine Missverständnisse gibt. Die kennen wir, die Panzer. Ja, die sind gute Qualität. Das Deutschland Walter Ulbrichts hat eine friedliche, entscheidende Durchbruchsschlacht gegen den Bonner Militarismus und seine Brandtrabanten von Schöneberg gewonnen. Heulen und Zähneklappern herrscht bei den Bonner Militaristen. Sie haben dazu allen Grund. Brandt und seinen Mitläufern bleibt das Geschepper der Freiheitsbimmel. Die Sowjetunion hat ihrem Kettenhund Ulbricht ein Stück Leine gelassen. Wir haben unsere Landsleute zur Solidarität aufgerufen. Zu solcher Solidarität gehört, dass keiner aus der Bundesrepublik und aus West-Berlin an kulturellen, an sportlichen oder anderen Veranstaltungen des Zonenregimes teilnimmt. Das sollte auch für die Leipziger Messe gelten. Wer mit den Kerkermeistern unseres Volkes in dieser Situation auf der Messe noch Geschäfte machen will, der soll gleich dort bleiben. Was war das für eine Lust am 13. August? Der Brand bekam eins auf den Hut. Ihr glaubt ja nicht, wie gut das tut. Und als er wieder zu sich kam, fing's ihm zu dämmern an. Dem einen bringt die 13 Pech, dem anderen bringt sie Glück. Der Stacheldrahtzaun über die Mitte des Potsdamer Platzes. Der Stacheldrahtzaun ist verschwunden und hat einem schlimmeren, einem dauerhafteren Hindernis Platz gemacht. Wir sehen hier an der Ecke Potsdamer Straße und Potsdamer Platz unmittelbar an der Bordsteinkante eine Betonmauer von etwa 70 oder 80 Zentimeter Höhe. Darauf noch zwei Schichten von Hohlblocksteinen, die dafür produziert wurden, einmal irgendwo ein Wohnhaus oder ein Geschäftshaus zu bauen. Augenzeugen berichteten, dass um 1.30 Uhr heute Nacht die Arbeiten begannen, dass 6 Lastwagen kamen mit dem Baumaterial und 5 Wagen mit den Maurern, die jetzt hier am Potsdamer Platz eine neue steinerne Grenze mitten durch Berlin gezogen haben. Männer der Volkspolizei, Männer der Nationalen Volksarmee, seit dem 13. August stehen Polizei und Armee hier an dieser Grenze. Warum eigentlich? Fragt euch einmal, warum ihr hier stehen müsst. Eure Funktionäre sagen euch, dieser Unfug sei nötig, um den Frieden zu erhalten. Ihr seid klug genug, um diese Lüge zu erkennen. Wer den Frieden hier gefährdet, ist unschwer zu erkennen. Es ist Ulbricht. Er hat hier Mauern und Stacheldraht errichten lassen. Er hat befohlen, dass ihr hier herumstehen müsst. Ihr vertreibt eure Landsleute aus ihren Wohnungen an der Sektorengrenze. Ihr befiehlt euch sogar, auf eure eigenen Landsleute zu schießen. Sie hörten das Studio am Stacheldraht. Man darf wohl sagen, es gibt wenige, die die Mauer so genau kennen, die durch unsere Stadt verläuft, wie Sie, da Sie täglich als Sprecher des Studios am Stacheldraht hier tätig sind. Und während Sie sprechen, werden wir immer wieder beobachtet durch Ferngläser, durch Löcher, die man in der Mauer gelassen hat, durch Beobachtungsschlitze. Und man kann ab und zu die Reaktionen der Volkspolizisten in den Gesichtern ablesen, die Reaktionen auf das, was sie ihnen zu sagen haben. Nun, ab und zu bekommen Sie ja einen Gegenspieler, einen Partner vom Osten her. Es fährt ein Lautsprecherwagen auf und dann entwickeln sich improvisierte Reden zwischen Ihnen. Jawohl, so ist es. In letzter Zeit allerdings sind die Herren drüben etwas sparsamer mit ihren Worten geworden. Am Anfang war es so, dass ich eine feine Wechselrede führen konnte. Allerdings mein Kontrahent, der wusste sich da nicht mehr so recht zu helfen und er machte nur noch lakonisch die Feststellung, dass ich doof sei. Und dann räumte er ein, dass er keine Argumente mehr habe. Er hatte sich versprochen, aber unwillkürlich die Wahrheit gesagt. Und seit dieser Zeit also ist man drüben sehr sparsam geworden. Drüben spricht man nur kurz und dann wird schnell wieder Musik gegeben, damit man mir keine Gelegenheit gibt zu antworten. Wir haben in der Vergangenheit nur angedeutet, dass unsere Stimme der Wahrheit und Vernunft stärkere Lautsprecher hat. Eingesetzt wurden sie noch nicht. Aber im Interesse des Friedens und der Sicherheit unserer Stadt würden wir sie einsetzen, so laut, dass die Posaunen von Jericho sich wie Kindertrompeten ausnehmen würden. Das war furchtbar. Also um 8 Uhr, da haben wir uns für Ohren zu halten, wie die Brüder hier die großen Stauze aufgerissen haben. Das geht doch gar nicht. Nun schreit er eben durch, dann wollen wir feststellen, wer hier laut gewesen ist. Heute mal um 7:30 Uhr. Ich wohne hier drüben. Ich habe direkt die Mauer vor meiner Nase. Ich kann immer so wunderbar reingucken, aber es ist nicht feierlich. Schlafen ist ja nicht mehr dran zu denken, wenn die anfangen. Auf östlicher Seite hat man jetzt auch die Lautsprecherwagen verstärkt. Waren es früher nur Wagen mit einigen heiseren Lautsprechern, so haben sie jetzt frisch montiert 6 neue Lautsprecher auf einem blauen Wagen. Charlottenecke, Zimmerstraße, Sektorengrenze. Vor genau einer Stunde forderte die Mauer erneut ein Opfer. 2 Menschen aus Ost-Berlin wollten an dieser Stelle der Sektorengrenze fliehen. Einem gelang die Flucht, der andere blieb im Feuer der kommunistischen Grenzpolizisten schwer verletzt liegen und ist höchstwahrscheinlich kurz vor der Mauer inzwischen gestorben. Der Körper ist von den Grenzpolizisten in ein Haus hier dicht an der Sektorengrenze transportiert worden. Einem gelang die Flucht. Aber was mag in diesen Menschen vorgehen? Wie unerträglich müssen die Zustände drüben jenseits der Mauer sein, dass man an dieser Stelle, wo man eigentlich gar keine Chance hat zu entfliehen, dennoch die Flucht wagt. Die beiden Flüchtlinge mussten erst einmal einen Drahtzaun überwinden, dann die Panzerhindernisse, diese gekreuzten T-Träger, die in das Pflaster eingelassen worden sind, und dann war noch die Mauer vor ihnen, die 2 Meter hoch ist und deren Krone noch mit Stacheldraht bewehrt ist. Und der Krankenwagen, der hier auf westlicher Seite vorfuhr, konnte nicht mehr eingreifen, denn der zusammengeschossene Flüchtling, der schon die Krone der Mauer erreicht hatte, den Stacheldraht schon zu packen versuchte, fiel getroffen zurück und blieb jenseits der Mauer liegen. Die herrschenden Kreise der Westmächte und Westdeutschlands haben durch die Schaffung des westdeutschen Separatstaates und des Besatzungsgebietes West-Berlin Deutschland gespalten und viele menschliche Beziehungen zerrissen. Was kann menschlicher sein, als all das, was hier geschieht und für den Menschen getan wird? So dient der 13. August wahrer Menschlichkeit.